kleiner Junge war, hatte ich einen Traum. Ich wollte gern ein Lied schreiben für eine ganz besondere Frau. Mit Sicherheit ist das schon Jahre her und wir sind längst getrennt. Doch vergessen ist das Gestern, sicher nicht in meiner Welt. Zwar kannte ich schon viele Frauen, aber keine ist wie du. Ich frag mich, was du heute machst, doch ich weiß es sowieso. Das war unsere Zeit, zusammen gingen wir Hand in Hand. Und ich wusste ganz gewiss, dass du the one and only bist. Sorgenlos und unbeschwert lebten wir Tür an Tür. Oh, die Welt in einem Wasserglas, was geb ich heute dafür? Zwar kannte ich schon viele Frauen, aber keine ist wie du. Frag mich, was du heute machst, doch ich weiß es sowieso. Svenja, Tanja, Vera, Britta, der Wunsch, der ist noch da. Kindergartenliebe, auch nach 25 Jahren. Svenja, Tanja, Vera, Britta, der Wunsch, der ist noch da. Kindergartenliebe, auch nach 25 Jahren. Zwar kannte ich schon viele Frauen, aber keine ist wie du. Ich frag mich, was du heute machst, doch ich weiß es sowieso. Svenja, Tanja, Vera, Britta, der Wunsch, der ist noch da. Kindergartenliebe, auch nach 25 Jahren. Svenja, Tanja, Vera, Britta, der Wunsch, der ist noch da. Kindergartenliebe, du bist nach wie vor mein Schwarm.